zu verrichten und hier sein zu dürfen. Die Tage von der Etikaf oder die 10 letzten Nächte in Ramadan in der Moschee zu verbringen. Möge Allah Tabaraka wa Ta'ala uns dabei Ikhlas schenken, dass wir dieses Tat nur um Allahs Wohlgefallen zu erlangen tun. Möge Allah Tabaraka wa Ta'ala unsere Absicht reinigen. Möge Subhanahu wa Ta'ala uns genauso mit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yawm al-Qiyamah versammeln, vereinen. Wir machen weiter inshallah mit Masail al-Jahiliyyah von Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Wir sind bei dem 26. Masala stehen geblieben. 25 haben wir schon gemacht, oder? 24 haben wir gemacht. Subhanallah. Okay. 25. Masala. Und das ist eigentlich ähnlich wie 24. 24 machen wir oder 25 jetzt? 24 haben wir. Ähnlich wie 24 machen wir 25 inshallah. Al-Istidlalu ala butlanihi bi sabqi du'afa ka qawlihi kama qalu Allah tabaraka wa ta'ala dhakar dhalika fil Quran surat al-Ahqaf al-Aya al-11. Law kana khayran ma sabakuna ilayh. Law kana hadha al-amr khayr ma sabakuna ilayh. من عادات أهل الجاهلية الاستدلال على بطلان الشيء بسبق الضعفاء إليه كما قال الله تبارك وتعالى عن المشركين أنهم يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه يقولون نحن أهل المعرفة نحن أهل الخبرة نحن أهل العلم نحن أهل التفكير نحن نعرف الأمور ونحن نعرف الواقع لو كان هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق ما تركناه نحن ما تركناه نحن وما تركناكم أيضا تسبقوننا إلى هذا الحق فتركنا هذا لأنه فتركنا لهذا دليل على أنه ليس بحق هكذا كانوا يقولون أهل الجاهلية وهذا من أبطل الباطل أيها الأحبة لأن الحق ليس أتباعه موقوفا على الطبقة أو على طبقة من الناس الحق يتبعه الأقوياء والضعفاء الحق يتبعه الرجال والنساء الحق يتبعه الكبار والصغار الأقوياء والضعفاء أصحاب الجاه والخدم يتبعون الحق الحق ليس متوقف على طبقة من الناس فهذا من دعوة الجاهلية وكذلك أهل الجاهلية اليوم يقولون لو كان هذا الأمر صحيح ما ترك العلماء وكل هذا أهل الفضل وأهل الخبرة وأهل الماجستير وأهل الدكتوراه ما تركوا هذا الحق فاتبعوه فركنوا هؤلاء إلى الطواغيت باتباعهم الطواغيت وعدم تكفيرهم لذلك قالوا أهل الجاهلية قالوا وما نراك قالوا لنبي الله نوح عليه السلام وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي ما نرى فقط الضعفاء فقط أهل عدم الخبرة والضعفاء اتبعوك فهذا من أمور الجاهلية فقالوا لو كان الذي جاء به نوح صحيح اتبعناه ما تركنا الضعفاء يتبعونه طيب فهذا من أمور الجاهلية لا بد من تركها. دي 25. مسألة. داس دي أهل الجاهلية. دي هابن ألس بيفايس في إيغا باطل. داس كنومن أو داس كزار. أو دي آمن وشواخن لويت. Ich habe gesagt, das ist wie dem vorigen Masala ungefähr. Die armen und die schwachen Leute als Beweis genommen, dass dieses Weg nicht wahr ist. Sie haben gesagt, wie Allah tabaraka wa ta'ala in Surat Al-Ahqaf sagt, wenn das Khair wäre, wenn das richtig wäre, wenn das Wahrheit wäre, ihr hättet uns nicht eingeholt. Wenn das Wahrheit wäre, ihr hättet nicht uns eingeholt. Weil wir sind diejenigen, die Ahnung haben. Wir sind diejenigen, die Wissen haben. Wir sind diejenigen, die Zeugnis haben. Wir sind die Leute, die bekannt sind unter den Menschen. Wie kann es sein, dass es wahr ist, was der Prophet damit gekommen ist, und wir haben ihm nicht befolgt und wir haben nicht bestätigt. Wir haben ihm und ihr habt uns eingeholt und so weiter. Und das ist eine Art oder eine Sache von der Jahiliyyah, von der Zeit, von der Unwissenheit, von der Zeit, von den Mushrikin. Das sollte man vermeiden. Ja, und die heutigen Ahl-Jahiliyyah machen das genau das Gleiche. Wenn die den Haq sehen, sagt, wer bestätigt diese Meinung, was du sagst, von die bekannten Gelehrten, die heutzutage in der Media bekannt sind und so weiter. Ja, und sagen, wir sind diejenigen, die von der Universität Azhar die Zeugnis haben, wir sind diejenigen, die von Medina Zeugnis haben, wir sind diejenigen, die Wissen über die Realität haben. Das heißt, wenn das Wahrheit wäre, dann hätten die Leute und nicht uns eingeholt, die Unwissende oder kleine Leute und die jungen Leute, die nicht Arabisch sprechen und das und jenes und so weiter. Das ist kein Beweis, liebe Geschwister. Und das ist genau, was die Ahlul Jahiliyyah gesagt haben. Denn der Haq ist nicht begrenzt auf eine Art von Menschen. Nein, Haq folgt den Haq, die armen Menschen, die starken Menschen, die reichen Menschen und diejenigen, die nicht reich sind. Also es ist nicht begrenzt auf eine bestimmte Menschen. Ja, also Haq folgt auch diejenigen, die Arabisch kennen, diejenigen, die nicht Arabisch kennen, Haq folgen. Diejenigen, die Islam studiert haben, diejenigen, die auch nicht studiert haben, wenn sie den Haq sehen, folgen. Also der Haq ist nicht begrenzt auf einen bestimmten Mensch, nein. Deswegen, das ist eine falsche Aussage, dass die Ahlul Jahiliyyah das gesagt haben. Sie haben sogar zu Nuh alayhi salam gesagt, wir sehen nur diejenigen, die unter uns erniedrigt sind, die ich folge oder die ihr folgen. Und wenn das wahr wäre und richtig wäre, was du dazu rufst, dann hätten diesen armen Menschen, diese erniedrigen Menschen, natürlich in deren Maßstab, erniedrigen Menschen nicht uns eingeholt. Ja? Und das sagen die heutige auch Palastgelehrten. Wenn du über den Tawhid sprichst, über den La illallah sprichst, dann sagen, Subhanallah, ihr habt mehr Wissen über La ilaha illallah als wir. Wir sind die Leute, die wir diese Zeugnis haben und diese Stufe haben und diese Position bekommen haben, so weiter und so fort. Das heißt, es kann nicht sein, dass er uns eingeholt hat. Weil wenn das Wahrheit wäre, wären wir die Erste gewesen, der diesen Wahrheit gefolgt hat. Das war der 25. Mas'ala von der Ahlul Jahiliyyah, die leider auch heutzutage auch verbreitet ist. So. Und wir können auch eigentlich ein Beispiel geben wie Moschee. Zum Beispiel. Ja, also diejenigen zum Beispiel, die immer gesagt haben, wir wollen eine Moschee bauen. Nachdem einige Studenten und einige Leute, die vielleicht nicht so viel Einkommen haben, haben sich bemüht und eine Moschee gebaut. Ja, haben sich bemüht und die Moschee gebaut. Und nachdem die Moschee gebaut ist, haben die Leute gesagt, diese Moschee ist nicht gute Moschee. Ja? Und das ist nicht nach dem Koran und Sunna. Wäre dann nach dem Koran und Sunna, hätten diese Leute, und wäre in dieser Moschee Baraka gewesen, Khair gewesen, hätten diese Leute nicht uns eingeholt. Ja? Dann hätten die uns nicht eingeholt, hätten wir das gemacht. Weil wir kennen die Realität hier, wir wissen, wie wir verhandeln. Wir haben Wissen über den Moschee und so weiter und so fort. Das ist aber kein Maßstab. Damit erkennt man nicht den Haq, damit erkennt man nicht den Wahrheit. Die 26. Mas'ala, Al-Mas'alatu Al-Sadisa Wal-Ashrun, Tahrifu Kitabillahi min ba'di ma'aqaluhu wa hum ya'lamun. Taban min sha'ni al-Yahudi wal-Nasara, Tahrifu Kitabillahi Tabaraka wa Ta'ala, Harrafu al-Tawra, Harrafu al-Injil, min ba'di ma fahimuhu wa'aqiluhu, وعرفوه حرفوه بزيادة أو بنقصان أو بتفسير معنى أو جاءوا بأمور ليس لها معنى أو لم ينزل به الله تبارك وتعالى به من سلطان من أجل أن توافق هواهم ومذهبهم واعتقادهم أتوا بأمور زائدة في دين الله تبارك وتعالى وهذه مصيبة أيها الأحبة ما زال المسلمون يعانون منها هذا المرض ما زال المسلمون يعانون منها لأن أهل الأهواء والنصارى واليهود وغيرهم من أهل الأهواء عندما رأوا أن أمرا لا يوافق هواهم جاءوا بنصوص، أو عندما رأوا أنهم لا يستطيعون أن يحرفوا النصوص فحرفوا المعنى، أو جاءوا بكتاب آخر كي يحرفوا المعنى ويعني يوافق المعنى هواءهم. ولا زال للأسف لا زال بعض من ينتسبون إلى الإسلام يعانون من هذه الآفة من أهل الأهواء والفرق الضالة وأصحاب الشهوات. إذا قيل لهم الربا حرام، إذا قيل لهم الربا حرام ماذا يقولون؟ يقولون المراد بالربا كذا، فيحاولون أن يحرفوا كلام الله تبارك وتعالى ويفسرون الربا على حسب أهوائهم، حسب أهوائهم، فيبحثون عن الربا التي الفتاوى التي تبيح الربا وغيرها من الأمور المحرمة. فإذا قيل لهم الله ورسوله حرمه قالوا ليس هذا هو الرب، هذا الربا الذي حرمه الله ورسوله، قالوا الربا الذي حرمه الله ورسوله هو ربا الجاهلية، أن تزيد على المعسر الذي يعني أراد المال وأن تزيد عليه، فهذا هو الربا الجاهلية. أما ربا الفضل وغيرها من الربا فهذا لا يدخل في باب الربا لأنه لا يوافق هواهم. فهذا من أمر الجاهلية، أمور الجاهلية لا بد الإنسان أن يتجنبها. طيب دي نيكست في جزاك 26 مسألة من مسائل الجاهلية، تحريف كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. دي verfälschen und falsche interpretieren die Wörter Allah تبارك وتعالى nachdem sie verstanden haben, nachdem sie begriffen haben, nachdem sie verstanden haben. Und das ist eine Eigenschaft von Juden und Christen. Sie verfälschen die Bücher und das, was Allah tabaraka wa ta'ala für sie gesandet hat und herabgesandet hat. Entweder sie tun etwas drauf oder sie machen etwas weg. Oder sie interpretieren das falsch und sie yani interpretieren das falsch, damit das deren Neigung übereinstimmt. Damit das deren Neigung übereinstimmt. Und leider einige von unserer Zeit, also einige von Ahlul Jahiliyyah in unserer Zeit, haben das gleiche Krankheit, subhanallah, indem sie entweder falsch interpretieren, Ta'wil machen, oder sie suchen genau diese Fatwa, was deren Neigung passt und übereinstimmt. Zum Beispiel, wenn du sagen würdest, Riba ist haram, Zinsen ist haram, es gibt Ahadith, es gibt Verse, die Allah tabaraka wa ta'ala offenbart hat, und es gibt Ahadith und so weiter und so fort. Sie sagen, nein, das ist nicht der Riba, was Allah und seine Gesandte verboten hat, sondern das ist, weil die Riba, das was Allah und seine Gesandte verboten hat, dass man, wenn jemand ein bisschen Geld braucht und du gibst ihm und du verlangst mehr, das ist Riba al-Jahiliyyah. Ja, aber die anderen Sachen sind nicht Riba. Also wie gesagt, die versuchen immer eine Fatwa zu finden, was deren Neigung übereinstimmt. Und das ist eine Tat von der Ahlu al-Jahiliyyah. Ja, dass sie zum Beispiel die damaligen Muschikin haben Tora und Injil yani verfälscht falsch erklärt und so weiter, falsch übersetzt, und sogar einige Dinge, die selber geschrieben haben, gesagt haben, das ist zu denen gehört, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandet hat. Und sie haben die Wörter Allah tabaraka wa ta'ala anderes yani erklärt. Wie Allah tabaraka wa ta'ala in Surat Al-Baqarah Vers 58 sagte, kannst du inshallah den Vers lesen? Und als wir sagten, tretet ein in diese Stadt und dann ist, wo immer ihr wollt, reichlich von dem, was in ihr ist, und tretet euch niederwerfen durch das Tor ein und sagt: Vergebung, so vergeben wir. Okay. Also auf arabische Sprache, Hitta bedeutet vergeben. Was heißt auf arabische Sprache? Auf deren Sprache. Ja? Allah tabaraka wa ta'ala hat denen befohlen, dass sie sagen: Udkhulu al-baba sujjadan wa qulu hitta. Hitta heißt: O Allah, vergebe uns. Und die haben anstatt Hitta Hunta gesagt. Ja? Hunta ist, womit dem Brot gebacken wird. Ja? Aber es gibt einmal Sha'ir und einmal Hunta. Ich weiß nicht, welche, wie das auch natürlich auf Deutsch heißt. Also sie haben die Bedeutung verfälscht und die damit gespielt sozusagen, ja, mit den Wörtern Allah tabaraka wa ta'ala gespielt, indem sie eine Buchstabe dazu ergänzt haben. Und genau wie die Ahbash zum Beispiel oder anderen irregegangenen Gruppen. Allah tabaraka wa ta'ala sagt: Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Ja, und dann kommen die mit dem falschen Interpretieren und sagen, ja, istawa ist nicht das, was ihr denkt und so weiter. Und sie versuchen natürlich, anderes zu erklären. Ja? Sie verneinen Eigenschaften von Allah tabaraka wa ta'ala und subhanallah, sie können nicht, yani das habe ich subhanallah mit einer Habashi gemacht, in dem er hat einen Dönerladen gehabt. Und ich bin in der Nähe von Kasse gegangen und er war hinter dem Kasse. Und ich habe meine Hand hochgehoben, so habe ich gesagt: Ich stelle dir eine Frage und antworte. Oder welche ist besser zu sagen? Dass du sagst, Abu Allah hat seine Hand auf dem Kasse so getan, aber ich weiß nicht warum. Oder dass du sagst, Abu Allah hat seine Hand so gemacht und wollte von der Kasse klauen. Ja, dann hat er gesagt, das Erste natürlich. Weil ich weiß nicht, yani, ob du klauen wolltest oder nicht. Ja, ich sehe, und das ist auch natürlich reine, ne? Und sichere auch für das Herz einen Mensch, dass man niemandem Unrecht tut. Dass man sagt, ich habe gesehen, aber ich weiß nicht warum, weshalb und so weiter. Dann habe ich gesagt, subhanallah, guck mal, ich bin ein Mensch und du weißt nicht, warum ich meine Hand so gemacht habe. Wie kannst du überhaupt falsch Eigenschaften von Allah tabaraka wa ta'ala interpretieren oder Aussagen von ihm falsch erklären, indem du sagst, Allah meinte nicht mit dem Hand, sondern meinte er damit Kraft. Woher weißt du das? Ja? Welche ist sicherer, dass du sagst, ich bestätige, was Allah für sich und seine Gesandte für ihn bestätigt hat, ohne zu vergleichen, ohne zu verneinen, ohne zu formulieren, ohne falsch zu interpretieren, wie Allah tabaraka wa ta'ala es gebührt, wie er es subhanahu wa ta'ala für sich bestätigt hat, aber ich weiß nicht. Ja, Allah hat eine Hand, aber wie weiß ich nicht. Allah tabaraka wa ta'ala hat Fuß, wie weiß ich nicht. Allah tabaraka wa ta'ala hat Gesicht, wie weiß ich nicht. Allah tabaraka wa ta'ala sieht und hört, wie weiß ich nicht. Wir vergleichen nicht mit dem Menschen, das darf man nicht. Ja, Allah tabaraka wa ta'ala selber sagt, laysa kamithlihi shay. Es gibt nichts, der ihm ähnlich ist. Subhanahu wa ta'ala. Welche ist sicherer? Wer ist auf der sicheren Weg? Ja, dass wir sagen, wir bestätigen das, was Allah für sich bestätigt hat und seine Gesandte für ihn bestätigt haben. Oder dass wir sagen, Allah meinte nicht mit dem Hand, sondern meinte er damit Kraft. Oder Allah tabaraka wa ta'ala sagt, dass er, yani, er über seinen Thron ist, subhanahu wa ta'ala, und dass du kommst, sagst du, nein, Allah ist überall und so weiter und so fort. Ja. Das ist Tahrifu Kalamillahi tabaraka wa ta'ala. Wie gesagt, diese Mas'ala von Jahiliyyah und die alle anderen Mas'ala, die wir erwähnt haben, gibt es auch in unserer Zeit. Man sollte es vermeiden. Und wenn man den Koran und Sunnah wörtlich folgen würde, wird man natürlich diese Mas'ala automatisch vermeiden. Und das Problem immer liegt, dass wir uns nicht an den Koran und Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam, authentische Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam wenden. So, das war es inshallah mit dem 26. Mas'ala. Hier nehmen wir inshallah den 27. Mas'ala, al-Mas'ala al-Sabi'ata wal-Ashrun, Tasnifu al-Kutub al-Batilati wa nisbatuha ila Allah Azza wa Jal. Ka qawlihi ta'ala, فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. هذه من آفات اليهود أيها الأحبة، أنهم يؤلفون المؤلفات ويكتبونها بأيديهم ويضمنونها إلى باطلهم التي يعتقدونها ويقولون هذا من عند الله. لماذا؟ ليحصلوا بها أو ليحصلوا بها على مكافأة مالية، أو ليباع هذه الكتب أو يحصل بها على أموال أو مكافأة كما ذكرنا. وطبعا يطبعون هذه الكتب الضالة ويريجونها في الأسواق بين الناس ليباع كي يستفيدوا طبعا من هذا المال. من هنا الواجب على العلماء وكذلك عامة الناس الذين سمعوا بالقرآن والسنة أن يحاربوا هذه الظاهرة، وأن يحثوا الناس على أن يتعلقوا بكتاب الله تبارك وتعالى وبكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما أكثر هذه الآفة أيها الأحبة الآن، وبعض حكام المسلمين الآن يساعدون في تحريف دين الله تبارك وتعالى، ويساعدون في طبع هذه المنشورات، بل ويوزعونها مجانا، وكذلك يبعثون إلى بلاد أوروبية. الآن نحن جاءنا بعض الكتب، كتب يعني من الفرق الضالة، جاءنا من السعودية من بلاد الحرمين، فهم ينفقون من أجل ذلك، ينفقون من أجل تحريف كتاب الله تبارك وتعالى أو تحريف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون قبل أيام أو قبل أشهر جاءوا برجل يسب الصحابة، عدنان إبراهيم ذلك المرتد الشيعي يدعي أنه سني. سبحان الله، الآن في إحدى القنوات السعودية يلقي دروس في القنوات السعودية، هذه القنوات التي كانت تدعي أنها تحارب الشرك وتدافع عن الصحابة وعن التابعين وعن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الآن هم استدعوا هذا الرجل المنحرف وهذا الرجل الذي ارتد عن دين الله تبارك وتعالى، فبالتالي شغلوا الناس به. الآن هذا الرجل يأتي ويعمل محاضرات، وبعد فترة يأتي شخص ويأتي عالم فيرد على هذا دون أن ينكر على الحاكم هذا البلد الذي كان يدعي أنها بلد التوحيد. Liebe Geschwister, die 27. مسألة, dass die Ahlul Batil und die Eigenschaften von der Ahlul Jahiliya, dass sie Bücher geschrieben haben oder manche, yani Tora und Injil, yani erklärt haben. Ja, Tafsir, was meine Tafsir? Erklärt, oder? Erklärung geschrieben haben, um davon, yani die haben natürlich diese Dinge geschrieben und haben gesagt, das ist die Bücher Allah Tabaraka wa Ta'ala. Und das hat Allah auch gesandet. Also ist eigentlich wie der vorige Mas'ala, das ist eine Tahrif, eine Verfälschung sozusagen, und das auch Allah Tabaraka wa Ta'ala zuzuschreiben. Warum? Um Geld zu verdienen, um davon zu profitieren, um deren Meinung zu stärken und natürlich auch davon Geld zu verdienen. Und diese, liebe Geschwister, diese Mas'ala ist auch leider verbreitet unter den Leuten, also in islamischen Ländern sozusagen. Islamische Länder meinen wir immer damit, dass die Bevölkerung Muslime sind. Ja? Geht nicht da um den Urteil und so weiter. Auf jeden Fall, die Tyrannen unserer Zeiten, die haben und die unterstützen jeder, der kommt mit einem falschen Manhaj. Jeder, der kommt, versucht, Allahs Buch zu verfälschen oder über den Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sprechen und das zu kritisieren, die unterstützen solche Dinge. Und der beste Beweis dafür ist eine irrigante einen Mensch, der in der Abtrünnigkeit gefallen ist, der eigentlich Schiite ist, aber behauptet Sunni zu sein, und der beleidigt die Sahaben. Ja, beleidigt Muawiyah radiallahu anhu wa arda. Manchmal, Wallahi, beleidigt Aisha radiallahu anhu wa arda, aber auf andere Art und Weise. Und manchmal kritisiert Umar radiallahu anhu wa arda, aber indirekt. Er sagt zum Beispiel in einer seiner Vortrag über Umar radiallahu anhu wa arda, sagt, Umar, der zweite Khalifa, der so und so, der so und so. Ja, also der lobt ihn, und dazwischen sagte, aber die Schiiten haben einige Scheinargumente, sind wirklich zum Nachdenken. Yani, wirklich, yani, machen einem Zweifel, sehr, sehr starke Argumente haben sie. Yani, so, subhanallah, macht den Sunniten sozusagen Zweifel in deren Religion. So ein Mensch, jetzt in der saudischen Sende, hat eine Zeit bekommen, dass er dort Vorträge halten darf, Vorträge machen darf, subhanallah, in einem Land, wo sie behaupten normalerweise, das ist das Land des Tawhid und der Verteidigung der Sahaba und der Land des Sunna und so weiter und so fort. In diesem Land, in einer Sende von diesem Land, wird jemanden zum Fernsehen gebracht, der Sahaba beleidigt, der den Ehre des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kritisiert sozusagen oder beleidigt. Ja, und dann, die Palastgelehrten können gar nichts sagen dazu. Das Wali Amr, der Befehlshaber, hat ihm diese Möglichkeit gegeben. Da können die gar nicht darüber sprechen, subhanallah. Und hier sieht man schon, dass sie sagen, was sie nicht tun. Dass sie schreiben, was sie nicht tun. Dass sie behaupten, was sie selber nicht tun. Ja, diese Rede und so weiter, genau wie ihr gesehen habt vor einigen Jahren, als einer von diesen Mohammed al-Arefi hat geschrien und das, wir müssen die syrische Bevölkerung helfen. Und danach, nach einer Woche, hat er selber gesagt, diejenigen, die Geld gebracht haben, sollen bitte wiederkommen und das Geld zurücknehmen, weil ich habe einen Vertrag unterschrieben, dass ich nicht für die normale Bevölkerung, wir reden gar nicht über den Krieg und so weiter, wir reden über die normale Bevölkerung. Die normale Bevölkerung, die nichts mit dem Krieg und so weiter zu tun haben, aber weil die Bombe auf denen fällt, gehen sie irgendwo hin, entweder sind die in der Grenze oder wo auch immer, die den Unterstützung brauchen. Der hat für denen Geld gesammelt und danach hat er gesagt, jeder soll kommen und sein Geld wieder zurücknehmen, weil ich habe einen Vertrag unterschrieben, dass ich nichts sammeln kann. Wo ist diese Schreie und diese Khutba, die du gemacht hast und so weiter und so fort? Also, gibt es davon wirklich viele Beispiele. Die haben immer gesagt, subhanallah, die haben sogar manchmal gesagt, diese schiitischen Moscheen dürfen nicht stattfinden. Aber nachdem, ja, also abgesehen davon, wir reden nicht über den Tat, einige Probleme passiert, einige Dinge passiert wurde dort, haben sie gesagt, das sind unsere Brüder. Wir müssen sie beschützen, subhanallah. Ihr widersprecht selber euch, mit euren Aussagen. Er hat die ganze Zeit gesagt, schiitische Moschee darf nicht stattfinden, aber jetzt sagt ihr, unsere Brüder, und wir müssen sogar Beileid zeigen und so weiter und so fort. Wie gesagt, es geht, ich sage wieder, es geht nicht darum, dass man jetzt über eine Gruppe spricht, es geht um die Realität und den Zustand einiger Palastgelehrten. Aber das heißt nicht, dass es keine Gelehrten gibt. Nein, wal'iyadhu billah, gibt es alhamdulillah wahrhaftige Gelehrten. Und es heißt nicht, dass wir keine Gelehrten folgen. Natürlich folgen wir die Gelehrten. Aber die Gelehrten, die den Haq vertreten haben und die immer noch Haq vertreten, ja, weil manche nehmen diese Schuhe und sagen, guck mal, wer ist deren Gelehrter? Natürlich, was erwartest du, dass die Media, zum Beispiel die arabische Sender, wenn du nur diesen Menschen als Gelehrter siehst, dann ist es falsch, wie du denkst, natürlich. Ja, genau wie ich letztens mit jemandem in Frankfurt so geredet habe, der sagt, alle Gelehrte des Islam sind zum Beispiel gegen das, was du zum Beispiel dazu rufst. Da habe ich gesagt, wer sind diese Gelehrten des Islam? Habe ich gesagt, ich glaube, du meinst nur drei und du sagst alle Gelehrten des Islam. Und das ist so. Die meinen nur drei, vier Leute, die zum Beispiel blind folgen, sagen die Gelehrten des Islam. Wer sagt, dass die den Gelehrten des Islam sind? Die sind halt Gelehrte, aber nicht der Mufti von den ganzen Muslimen. Und der einzige Gelehrte. Ja, und die sind auch wie die anderen Menschen, können Fehler machen. und können geprüft werden, wie wir alle geprüft werden könnten. Deswegen, die Menschen sagen das, sagt zum Beispiel, der so und so ist eine Allama, der so und so ist eine Vorbeter in Kaaba und Mekka und so weiter. Und der hat das gesagt. Ja, und ihr habt keine Gelehrten. Der ist der Vorbeter. Was denkst du? Denkst du, jemanden, werden sie jemanden bringen, der den Madhhab von Muhammad Abdul Wahhab folgt, alles eine Vorbeter dort? Ja, Abdul Aziz al-Tarifi, möge Allah ihn befreien und alle anderen Gelehrten, der hat nur einige Wörter geschrieben, was darauf, wo darunter man versteht, dass der saudische König eine Ungerechte ist und einer, der den Muslimen zum Beispiel unterdrückt, und über bestimmte Dinge gesprochen, aber nicht direkt, subhanallah, indirekt, trotz dieser Worte dann verhaftet. Was denkst du, wenn jemand sagen würde, ja, also der La ilallah besteht aus zwei gewaltigen Säulen, Kufr bil Tawud wa Iman billah, wie zum Beispiel Salman al-Alwan und Walid al-Sinani und anderen, Nasr al-Fahd und viele anderen und anderen, die schon hingerichtet wurden, so weiter. Warum? Weil sie nur gesagt haben, La ilaha illallah. Haben sie alles verneint und alles verleugnet, neben Allah oder außer Allah angebetet wird. Und Achi, Wallahi, wenn man die Geschichte des Propheten sallallahu alaihi wasallam lesen würde und die Geschichten von den anderen Propheten, dann wird man sich nicht wundern über diesen Zustand. Wird man sagen, das ist doch das Gleiche. Wie kann es sein, dass du sagst, ich vertrete den Meinung von den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und dieser Murtad ist mit mir zufrieden oder dieser Muschrik ist mit mir zufrieden? Geht mir nicht. Weil, wenn das so möglich wäre, dann hätten sie wären sie zufrieden mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam aus einem von den besten Stamm in Quraysh. Prophet sallallahu alaihi wasallam kam aus einer von den starken Stamm in Quraysh, ja, seine Onkel und so weiter und so fort. Hamza radiallahu anhu arda. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war unter denen und hat einen bestimmte Eigenschaften gehabt, die Kuffar das gelebt haben. Ja, der war vertrauenswürdig und der war wahrhaftiger Mensch. Wenn das möglich wäre, dass eine Muschrik zufrieden wird mit einem Muslim, dann wären die mit der Prophet sallallahu alaihi wasallam zufrieden gewesen. Weil das unmöglich ist, ja, dann ist es 100% der Fehler liegt bei dir. Ja, Fehler liegt bei dir. Sonst wären die mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam zufrieden. Und das ist einfach der Weg der Propheten, liebe Geschwister. Ja, dieser fremde Weg der Propheten. Und das ist, was Allah tabaraka wa ta'ala, womit alle Propheten gesandt hat. Und alle Propheten, wie Allah tabaraka wa ta'ala sagt, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوٍ. Wir haben für jeden Prophet einen Feind gestellt, sozusagen. Ja? Na? Bestimmt, sozusagen. Ja? Von den Feinden von Jinn und Ins. Es gibt keinen Prophet, der keinen Feind hatte. Alle haben Feinde gehabt. Warum? Wenn die Feinde nicht hätten, hätte Allah denen sowieso nicht gesandt. Warum soll Allah denen senden? Wofür? Weil die Menschen sind im Kufr gefallen, in Schirk gefallen. Allah hat denen zu dem Tawhid gerufen. Und deswegen haben sie befeindet. Haben gesagt, أَجَعْلَ الْآلِهَةَ إِلَهَ وَاحِدًا. Hat er etwa die ganze Götter einen Gott zu einem Gott gemacht? Ja. Inna hada la shay'un ujab. Ja. Und die haben natürlich das abgelehnt. Und wenn du dazu rufst, was Allahs Gesandter dazu gerufen hat, ohne Zweifel werdest du das bekommen, was Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam bekommen hat. Je nachdem, je mehr du folgst, desto wird der Prüfung stark. Ja, wenig du folgst, wird natürlich der Prüfung weniger und so weiter. So, und die Ahlul Jahiliya in unserer Zeit das Gleiche machen, liebe Geschwister. Ja, also sie schreiben Bücher und um den Geld zu verdienen, um gesehen zu werden, und sie schreiben das und sie schreiben zuschreiben, Islam zuschreiben, dass es islamische Bücher ist und so weiter und so fort. Und wie gesagt, diese Menschen, die so einen Gedanke haben, die Denkweise haben, werden denen ermöglicht, dass sie noch mehr den Muslimen mit dem Tawhid und Aqida beschäftigen. Was heißt von, nein, nicht Tawhid und Aqida, sondern mit dem Sahaba und die anderen Dingen beschäftigen. Sie haben Adnan Ibrahim gebracht und anderen gebracht. Und es gibt sogar einen, der schlimmer ist als Adnan Ibrahim. Ich vergesse seinen Namen immer, subhanallah, Hassan. Sahan oder was? Yani, wenn du siehst, der hat so eine kleine yani, Bart, so ein Tag oder zwei Tage Bart. Und der yani, hat nicht mit dem Sunna des Prophet Hassan zu tun. Wallahi, ich habe einmal seine Rede gesehen, ein Bruder hat mir das geschickt, sagte, bitte schau das. Ja, 10 Minuten gewesen. Über den Tafsir von Surat al-Fatiha. Allah, ich habe Bauchschmerzen bekommen, subhanallah. Ich hab, was das, Achi, warum soll ich das schauen? Sag, bitte schau das zu Ende. Ja, eine Jahil, ein Kind wird nicht so reden. Eine Jahil, eine Junge wird nicht so reden, subhanallah, wie er redet. Und man merkt, dass es eine Schauspieler ist, wie er redet. Dass es nicht Wahrheit ist und es nicht in Haqiqa ist und so weiter. Und der Adnan Ibrahim nennt ihn als Allam. Ja, sagt das Allame. Und dieser ist genau derjenige ist, der eine schiitische Gelehrte ihn gelobt hat und sagte, das ist sehr gut für uns und so weiter. Der hat auch einen eigenen Kanal, eigenen Sender in der kuwaitischen, ja, also in Kuwait hat er eigene Sender und so weiter. Sie bringen solche Menschen, warum? Damit die anderen Gelehrten nur sich damit beschäftigen, Antwort auf sie zu schreiben. Guck mal, wie viel Zeit wir gebraucht haben, bis wir eine Antwort auf diese Prediger geschrieben haben. Und davor auch Abdulazim und so weiter. Yani, wir wurden abgelenkt, subhanallah, von dem Tawhid. Ja, aber ist eigentlich ein Teil des Tawhid, aber trotzdem, subhanallah, solche Menschen, also das nimmt Zeit halt, ne? Dass man das macht und jenes macht. Und ihr habt das natürlich auch selber erlebt und so weiter. So ist das auch in der arabischen Länder. Solche Menschen bringen sie, damit die anderen Gelehrten damit beschäftigt werden, auf sie, also auf diesen Menschen zu antworten und so weiter. طيب. Die nächste Mas'ala, das ist auch wichtig, inshallah, und dann beenden wir mit Allah Ta'ala. Al-Mas'ala الثامنة والعشرون أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله تعالى قالوا نؤمن بما أنزل علينا سورة البقرة إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقولون؟ قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي على موسى عليه السلام اليهود قالوا كذلك وقالوا وقال الله تبارك وتعالى في حقهم ويكفرون بما وراءه وهو الحق إلى قوله تعالى وهو الحق مصدقا لما معهم يقولون نحن نؤمن بالتوراة التي أنزله الله تبارك وتعالى على نبينا موسى عليه السلام ويكفرون بما وراءه وهو الإنجيل يكفرون بما الذي يأتي بعده وهو الجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع أن القرآن الإنجيل والقرآن جاء مصدقان لما في التوراة لما في التوراة التي لم تنحرف فرد الله تبارك وتعالى عليهم بأنهم كانوا يتبعون ما يطابق أهواءهم وقال لهم سبحانه وتعالى إذا كنتم تتبعون ما أنزل الله على موسى فكيف تقتلون الأنبياء فكيف تقتلون الأنبياء هل أنزل الله تبارك وتعالى أن تقتلوا موسى فكيف تقتلون الأنبياء قتلوا زكريا عليه السلام وقتلوا يحيى عليه السلام وهموا بقتل عيسى عليه السلام فرفعه الله تبارك وتعالى إليه وعصمه منهم وهموا بقتل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهم مهمتهم قتل الأنبياء أهل الجاهلية مهمتهم قتل الأنبياء قال الله تبارك وتعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم ما يطابق أهواءكم إما تكذبون فريق وإما تقتلون فريق طيب فأهل الجاهلية في زماننا أيضا يقولون أننا لا نتبع فلان من العلماء والواجب عليهم أن يقبلوا الحق مهما كان اسم العالم مهما كان اسم العالم ومهما كان اسم الشخص ومهما كان له من المكانة الواجب عليهم أن يتبعون الحق إذا عرفوا أنه الحق يجب أن يتبعوه لا يقولوا نحن من أتباع ربيع المدخل لا نقبل غيره مثلا أو يقولون نحن من أتباع الحازمي ولا نقبل غيره فيتبعون ما يطابق أهواءهم ويتركون الحق وهذه من أمور الجاهلين التي حذر الله تبارك وتعالى منها فنحن يجب علينا اتباع الحق اتباع الكتاب والسنة دي 28. مسألة وبيت فيها بإذن الله تعالى بأندن فيضن دستي أهل الجاهلية Sie haben von das oder sie haben nur das akzeptiert, was ihre eigene Neigung übereingestimmt hat. Ja? Allah tabaraka wa ta'ala sagt in Surah Al-Baqarah, Vers 91, was war die? 91. Na, alles, also sie haben gesagt, wir glauben an das, was auf uns offenbart wurde und wir verleugnen das, was danach offenbart wurde. Sinngemäß, inshallah, der Bruder liest das vor. Und wenn man zu ihnen sagt, glaub an das, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, sagen sie, wir glauben an das, was zu uns schon zuvor herabgesandt worden ist. Verleugnen aber das, was später offenbart worden ist, wo es doch die Wahrheit ist, das zu bestätigen, was ihnen bereits vorliegt. Sagt, warum habt ihr denn zuvor Allahs Propheten getötet, wenn ihr gläubig seid? So, also die Ahlul Jahiliyyah haben sie gesagt und sie haben nur das gefolgt, was deren Neigung übereinstimmt. Ja, und das verleugnet, was sie nicht könnten. Und alles sie gefragt worden, folgt dem, was Allah tabaraka wa ta'ala auf euch offenbart hat, haben gesagt, wir folgen dem und wir glauben an das, was auf uns offenbart wurde, nämlich Tora. Ja, also die Juden haben gesagt, wir glauben an den Tora und wir verleugnen den Injil, was auf Jesus offenbart wurde und den Koran, was auf Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam offenbart wurde. So, und die haben, der Allah tabaraka wa ta'ala sagte zu denen, sagt, wenn ihr wirklich wahrhaftig seid und wirklich glaubt an das, was auf Moses yani, offenbart wurde, auf Musa alaihi salam offenbart wurde, warum tötet ihr den Musa oder warum tötet ihr den Propheten? Ja, warum tötet ihr den Propheten? Hat Allah tabaraka wa ta'ala etwa auf Musa offenbart, dass er den Propheten tötet? Hat Allah tabaraka wa ta'ala deren Shubha widerlegt und deren Aussage widerlegt? Denn sie haben Yahya a.s. getötet, sie haben davor Zakaria getötet und danach Yahya a.s. getötet. Dann wollten sie Jesus, Isa a.s. auch töten. Aber Allah tabaraka wa ta'ala hat er ihm zu sich hochgehoben, alaihi salam, sonst hätten die und haben versucht, Isa alaihi salam auch zu töten. Und sie haben versucht, auch den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zu töten. Diese, liebe Geschwister, ist auch eine Angelegenheit der Jahiliyyah, die heutzutage auch verbreitet ist. Denn einige Leute, die folgen nur das, was deren Meinung übereinstimmt. Und was sie dann halt folgen, akzeptieren von den Gelehrten, was sie folgen. Zum Beispiel, vorgestern oder gestern hat mir einer Bruder gesagt, der Sheikh so und so, ich möchte den Namen nicht nehmen, ne, hat gesagt, Sheikh so und so sagt so. Subhanallah, ich habe gesagt, achi, du widerlegst seine Meinung in anderen Dingen, Angelegenheiten. Und jetzt nimmst du seine Meinung? Wie geht das denn? Ja, also du nimmst nur das, was deine Meinung übereinstimmt und du widerlegst das, was deine Meinung nicht übereinstimmt. Und noch dazu, manche Leute akzeptieren alles, was einer Gelehrter sagt. Egal wie. Zum Beispiel die Madkhaliyya. Egal, was der Rabi' al-Madkhali sagt, als ob eine Offenbarung von Allah tabaraka wa ta'ala ist. Wallahi, manche von denen übertreiben so, dass sie Ahadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ablehnen, aber die Aussagen von Rabi' al-Madkhali nie ablehnen. Sagen, der hat das gesagt, ist richtig. Genau wie wir vor einigen Jahren, sehr, sehr lange her, debattiert haben mit einigen Schiiten. Ja, und ich habe, subhanallah, früher, yani in 2003, 2004, damals haben wir, yani ich habe auch in Baltok mit dem Schiiten auf Arabisch debattiert. Es ist jetzt 12 Jahre oder 13 Jahre her. Und subhanallah, ich habe gesehen, dass wirklich diese Menschen nicht wahrhaftig sind. Und nicht, weil sie nicht wahrhaftig sind, subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala hat deren Herz versiegelt. Und die spielen einfach mit den Wörtern. Und einmal gab es diese Debatte und ging es um eine Fatwa von Khomeini. Ja, kennt ihr Khomeini? Al-Maqbur Khomeini kennt ihr bestimmt, ne? Oder habt ihr diesen Namen gehört? Nicht? Das ist der Alladhi Assas. Was heißt Assas? Der Gründer der Schirkland in Iran. Ja, der Gründer dieses Land im Iran, also angeblich, der hat Islam sozusagen. Wallahi, subhanallah, manche arabische Länder beschreiben, das ist ein islamisches Land, also die Schiiten in Iran. Auf jeden Fall, dieser Mann hat in seinem Buch Wasa'il al-Shia, ja, der hat gesagt, es ist erlaubt mit einer Stillende, Radia ist Stillende, ja? Säuglingen, Säuglingen. Ja. Mut'a zu machen, yani ein Mädchen, ein kleines Mädchen, die yani, Milch von ihrer Mutter nimmt noch, ist nicht mal 2 Jahre, darf man mit dieser kleinen Mädchen Mut'a zu machen, aber nicht yani, Beichler zu haben, sondern فقط yani an yada al-insanu dhakarahu bayna fakhidayh, dass man seine Dings yani zwischen ihre Beine tut. Ja? Und alles ich das gesagt habe, sagt er niemals, wie kann es sein, Khomeini? Und als wir den Buch gebracht haben, liest, sagt ja, es ist ein Fehler. A'udhu billah, wallahi, der hat gesagt, wenn das gesagt wurde, wallahi, ich werde Sunniten. Hat geschworen, dass er Sunniten wird. Als das Buch gesehen hat und dieser Fatwa gesehen hat, hat er gesagt, ja, es ist ein Fehler. Also ist nicht, das ist ein Fehler von ihm. Yani, so sind die, also blind folgen, alles was der Sheikh sagt, und sie akzeptieren nicht, wenn du einen Meinung bringst, was das widerspricht, was deren Sheikh gesagt hat. Sie akzeptieren das nicht, weil das nicht deren eigenen Neigung übereinstimmt. Deswegen, das ist eine von der Masail al-Jahiliyyah, das man vermeiden muss. Also wir ehren einen Person nicht so, dass wir alles von ihm akzeptieren, egal was er sagt, in welcher Zustand er sagt und so weiter. Nein, wir ehren und respektieren einen Mensch, solange er den Haq spricht und danach dem Koran und Sunna geht. Aber wenn er von Haq abschweift, denn egal, welcher Titel ihm gegeben wird, ob er ihm Weiser genannt wird oder Hakim genannt wird oder der Alim so und so genannt wird oder der Professor so und so genannt wird, solange er den Haq folgt, sagen wir, Sami'na wa Ata'na, befolgen. Aber solange er den Haq nicht mehr folgt und abschweift von dem geraden Weg, dann streiten wir und gehen wir, inshallah, den Karawana weiter. Möge Allah tabaraka wa ta'ala uns zu denjenigen gehören lassen, die das Wort hören, danach die Besten davon folgen. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa atubu ilayk, jazakum Allah khair. Inshallah, wenn ihr Fragen über den Thema habt, können wir ansonsten. Subhanallah, ich habe die Fragen im Büro gelassen. Machen wir inshallah anderes Mal die Fragen von den Brüdern und Schwestern. Das sind die 8.